Zeugin Rosje Korper Bliek, Niederlande, Hausfrau, 38 Jahre, 149. Verhandlungstag, 12.04.1965. Dass ich Ihre Aussage auf ein Tonband nehme zum Zweck der Stützung des Gedächtnisses des Gerichts. Geeft u ons de toestemming dat uw verklaring op magnetofoonband zou worden opgenomen? Met wat voor u? Op een magnetofoonband. Oh, jawel, dat mag. Ja. Frau Zeugin, Sie waren ebenfalls in Auschwitz. Ja. Würden Sie uns sagen, wann Sie dorthin gekommen sind? Ich weiß dus nicht precies de datum. 17 of 27 Januari 1944. Ich weiß nicht das genaue Datum. Ich glaube am 17. Januar. Ja. Oder 17. 27 Januari. Oder 27. Januar. 1944. 1944. Von wo aus kamen Sie nach Auschwitz? Ich kam aus Westerberg, aber ich war dus erst in het Konzentrationskamp Vught. Ich kam aus Westerdorp. Westerberg. Westerberg. Aber ich war erst in het aber ich war erst im Konzentrationslager Vught. Wie hieß das? Vught. Vught. Ja. Wann sind und an sind Sie am 17. oder 27. Januar nach Auschwitz gekommen? Wie groß war Ihr Transport damals? Das weiß ich dus nicht precies. Es soll ungefähr 4.500 Menschen sein gewesen. Das weiß ich nicht genau. Es muss ungefähr 4.500 Leute gewesen sein. Ja. Und wo kamen Sie in Auschwitz hin? Wurden Sie ins Lager aufgenommen? Waar werd u opgenomen in Auschwitz? Voordat ik dus in het kamp zelf kwam, wij zijn op de rampen aangekomen dus. Wir sind auf der Rampe angekommen. Ja, und wo wurden Sie hin eingeteilt? Waar werd u toegewezen? Wij zijn eerst dus naar de sauna toegebracht en toen zijn we dus in een, hoe heet zo'n brak, quarantainebrak ondergebracht. Eerst werden we zu der sauna gebracht en nachher zu einer quarantainebaracke gebracht. War das in Birkenau? Das war in Birkenau, ja. Und von der Quarantäne kamen Sie wohin? In Barak 9, das war der, nee, der Quarantäneblock hatten wir gehabt, was ich tun? Even denken. Ich war dus in het Buitenkommando, das war es dus. Ja, die Zeugen sagen, ich war in dem Außenkommando. In dem Außenkommando. Ja. Und was mussten Sie arbeiten? Ich habe da dus Steine moeten dragen, de hele Tag hin und terug mit grote Steine. Die habe ich dus ergens moeten oppakken, in een rij lopen, ergens anders neerleggen. Een stukje verder op andere Steine oppakken en weer terugbrengen. Mhm. Ich musste den ganzen Tag Steine schleppen. Ich musste also von einem Ort einen Stein aufnehmen, in eine Reihe weiterbringen und dann an diesem Ort wieder einen neuen Stein nehmen und zurücklaufen. Und hin und wieder den ganzen Tag. Sind Sie dann auch noch in ein anderes Kommando gekommen? Ja, ich war dus in het Kanada-Kommando. Ich war also in dem Kanada-Kommando. Wann sind Sie denn dorthin gekommen? Ja. Ich denke, dass ich 3 Monate im Kampf war, toen ich dus in het Kanada-Kommando kam. Ich glaube, dass ich schon 3 Monate im Lager war, als ich in dieses Kommando kam. Ja. Wo wurden Sie denn in dieser Zeit untergebracht? War logierde u dus tijdens diese Zeit? Logieren. ich war dus in het B-Lager, das war dus het Arbeitslager. En ich werkte dus in Auschwitz. Das war dus het enige Kommando, wat dus buiten Birkenau naar Auschwitz ging, um te werken. Ich war also im B-Lager. In Birkenau. In Birkenau, ja. Aber arbeite im Lager in Auschwitz. Ich gehörte zu dem einzigen Kommando, was also nach Auschwitz ging. Ja, und wo, in welchem Block und in welchem Lager in Birkenau wohnten Sie? Das weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nicht mehr. Weder Blocknummer nicht mehr. Die Nummer des Blockes weiß ich nicht Wissen mehr. Sie wenigstens noch die Bezeichnung des Lagers, in dem Sie gewohnt haben? Kennt u nog de naam van het kamp waar u was? Het B-lager. Dat was dus, B-lager. Je had dus een A-lager, dat waren dus de mensen die aankwamen. Ik was in het B-lager. B1B. Könnten Sie uns an der Karte vielleicht einmal zeigen, wo Sie da gewohnt haben? Sie sehen links unten den Eingang zu diesem Lager. dieses braune Gebäude, von dem sich dann diese gelben Linien nach oben ziehen, das sind die Gleisanschlüsse. Und das ist links, das ist die Rampe, auf der Sie ausgeladen worden sind. Können Sie das erkennen? Und wo sind Sie dann untergebracht gewesen? Ja, ich war dus in dit lager untergebracht. Dit is het B-lager dus. Dit was het A-lager, dit was het B-lager. En in een van deze barakken was ik dus untergebracht. Maar in welke? Wordt heel moeilijk. Ich war so in diesem B-Lager untergebracht, in einer dieser Baracken, aber genau kann ich nicht sagen, in welcher. Es war speziell, dus de barak waar de mensen die in het Kanada-Kommando werkten, untergebracht waren. Es war genau gesagt die Baracke, wo die Leute, die in dem Kanada-Kommando arbeiteten, untergebracht waren. Ja. Und wo war denn das Kommando Kanada, wo arbeitete das denn? In Auschwitz. In Auschwitz? Ja. Mhm. Und wo war denn das in Auschwitz? Würden Sie uns das an der anderen Karte einmal zeigen? Wij kwamen dus niet hier het kamp in. Wij kwamen hier het kamp in. En dan waren we hier ongeveer, precies weet ik dus ook weer niet, hier waren ongeveer het Canada-commando. Dat werkte hier. Dat had dus zoveel barakken, waar dus kleding gesorteerd werd van de mensen die daar aangekomen zijn. We gingen also niet door deze ingang, sondern door deze. En hier moet het ongeveer geweest zijn, waar we gearbeitet hebben en kleider sortiert hebben. Goed, dan nemen Sie bitte wieder Platz. Ich glaube, dass die Zeugin diese Fragen nicht so beantwortet hat, wie ihr das unter Umständen möglich ist, wenn sie auf die Situation in dieser Karte hingewiesen wird. Ich glaube nicht, dass sie den Platz bezeichnet hat, wo sie im Kanada-Kommando gearbeitet hat. Vielleicht kann man ihr auf dieser Karte erklären, wo der Eingang Arbeit macht frei war, ob sie diesen Eingang kennt. Ja. Wir sind dus nicht durch diesen Eingang gegangen, um zu arbeiten. Wir kamen also nicht durch diesen Eingang zum Arbeiten. Sondern durch welchen denn? Kennen Sie den Eingang Arbeit macht frei? Ja, ich kenne ihn, omdat ich da dus 10 Jahre geleden geweest bin. Maar niet van dat ich da geweest bin in Auschwitz, op het moment dat ich gefangen zat. Ich kenne also den Eingang nur, weil ich vor 10 Jahren dort war, aber nicht aus meiner Haftzeit. Ja, wo sind Sie denn überhaupt ins Lager gekommen, wenn Sie nicht durch diesen Eingang hineingekommen sind? Vermutlich war es dus ein anderer Eingang, wo wir dus unser Arbeitskamp hatten. Ja, ich vermute, dass es noch einen anderen Eingang gab, wo wir durchkamen, als wir zur Arbeit gingen. Wir gingen dus langs het Union-Fabrieke. Das war die Munitiefabrik und da liepen wir dus langs. Mhm. Und so sind wir in das Arbeitskamp gekommen. Wir kamen an der Union-Fabrik vorbei, an der Munitionfabrik und wir gingen also vorbei und kamen zu unserem Arbeitsplatz. Herr Vorsitzender, darf ich in dem Zusammenhang fragen, wie lange die Zeugin laufen musste von dem Lager B bis zu dem Arbeitsplatz? 20 Minuten ungefähr. Ungefähr 20 Minuten. Ja. Ja, nun, Frau Zeugin, haben Sie in dieser Zeit auch den Dr. Lukas kennengelernt? Nicht in dieser Zeit. Nicht in dieser Zeit. In welcher Zeit denn? Dit Kommando ist dus overgeplaatst, een gegeven Augenblick, von Auschwitz nach Birkenau. Dieses Kommando wurde also geändert von Auschwitz nach Birkenau. Und wo waren Sie denn in Birkenau dann tätig? En waar werkt u dan in Birkenau? In Birkenau hebben wij bij het Canada-Kommando gewoond en gewerkt. In Birkenau haben wir bei dem Kanada-Kommando gewohnt und gearbeitet. Ja, und wollen Sie uns mal bitte auf der Karte zeigen, wo in Birkenau dieses Kommando Kanada war, wo Sie gewohnt und gearbeitet haben? Mag ich even iets vragen? Könnt ihr das even stellen? Die Zeugin möchte eine Frage stellen. Bitte schön. Ist es dus, toen ich 10 Jahre geleden dus in Birkenau war, was das hele Lager dus verdwenen? Als ich vor 10 Jahren in Birkenau war, war das ganze Lager verschwunden. Dus als dit dus op de kaart staat, zou ik het kunnen aanwijzen, maar in Birkenau zelf is het nu niet meer. Ja, ich könnte es also auf der Karte anzeigen, aber ich könnte es nicht also am Ort selber in Birkenau zeigen. Nein, sie sollen es uns ja nur hier auf der Karte zeigen. Hier oben, da haben Sie gearbeitet. Und auch drin gewohnt. Können Sie uns die Baracke sagen, wo Sie da sich aufgehalten haben? Vermutlich war es dus, deze twee waren dus de barakken waar de vrouwen ondergebracht waren, die dus in deze barakken moesten werken. Die ersten zwei Baracken waren die Baracken, wo die Frauen, die in den übrigen Baracken arbeiten, untergebracht waren. De andere barakken, deze twee, vermoed ik, ik weet het niet precies, waren dus de barakken waar de mannen werkten, sliepen. Die andere zwei Baracken rechts waren vermutlich die Baracken der Männer, wo sie schliefen. Konnten Sie von dieser Stelle aus die Krematorien sehen? Ja. Ja. Ja. Und wissen Sie, wie viele Krematorien damals im Gange waren? Was ich dus habe können sehen, waren, glaube ich, vier. Sie glauben vier. Und sagen Sie, lagen die, wie das da oben gezeichnet ist, links und rechts von Kanada entfernt? Nee, die lagen rechts. Nee, even. Aan de linkerkant van het Canada-commando. Die lagen also auf der linken Seite vom Canada-commando. Da waren die Krematorien. Alle vier? Nee, dat was, dit was dus de sauna. Als het erop staat dus, was dit de sauna. Waar gebaden werd. Ja. Ik weet niet of deze hiernaast. En dan was dit crematorium, dit crematorium, dit crematorium en dit crematorium. Dies war also die Sauna, wo gebadet wurden. Und dann war 1, 2, 3, die Krematorien hat sie angezeigt. Ja, Sie haben uns eben drei Krematorien gezeigt. Sie sprachen aber von vier. Ja, das weiß ich nicht precies. Die Krematorien lagen dus an dieser Kant von dem Kamp. Die Krematorien lagen auf dieser Seite vom Lager. Gut. Und dann nehmen Sie mal bitte wieder Platz. Und in dieser Zeit, sagen Sie, haben Sie den Dr. Lukas kennengelernt? Ja. Und zwar auf welche Art und Weise und wie sind Sie dazu gekommen, dass Sie wussten, dass dieser Mann Dr. Lukas hieß? Wie heeft u hem leren kennen en hoe wist u dat hij Dr. Lukas was? Ze hebben ons dus, toen de selecties dus daar gehouden werden bij de sauna, toen werd dus gezegd, Lukas die is bezig met selecties. Also die Selektionen an der Sauna stattfanden, wurde uns gesagt, Lukas ist dabei zu selektieren. Ja, was war denn das für eine Selektion an der Sauna? Was war das für eine Selektion an der Sauna? Das Selektieren für die Menschen, für die Gaskammern. Ja, das war eine Selektion für die Gaskammern. Ja, und wer wurde denn da ausgewählt? Welche Menschen wurden denn dorthin geführt? Wie werd er uitgekozen en wie werd er naartoe gebracht? Ja, dat is heel moeilijk te zeggen dus. Daar kwamen bij ons dus dagelijks mensen aan, ook uit het kamp. Die kwamen zich dus baden bij ons. Maar er kwamen ook dus transporten die dus op de rampen geselecteerd waren. En die kwamen dus naar ons toe, want bij ons gingen ze dus naar de gaskamer en naar het crematorium toe. Ja, es ist schwierig zu sagen. Es kamen also täglich Leute aus dem Lager, die zur Sauna gingen zum Baden, aber auch Leute, die gleich von der Rampe kamen. Und die gingen zum Baden in die Sauna und wurden an der Sauna selektiert? Werden sie an der Sauna geselektiert? Nee, sie waren dus vor die Zeit al geselektiert bei der Rampe. Maar bei der Sauna zelf was dus de selectie als de mensen dus daar aankwamen. De mensen die dus in het arbeidskamp werkten. Also die Leute, ein Teil wurde auf der Rampe selektiert, aber die anderen, die zur Sauna kamen, wurden an der Sauna selektiert. Ja, die Leute kamen also von der Rampe an die Sauna und wurden an der Sauna selektiert. Ist das richtig? Die Leute, die aus dem Arbeitslager kamen zur Sauna, die wurden da selektiert. Ja, sagten Sie nicht vorhin, ein Teil kam aus dem Lager und ein Teil kam von der Rampe dorthin? Nee, es ist so, de mensen die dus van de rampen afkwamen, die gingen dus langs ons heen om naar de gaskamer toe te gaan. Die waren reeds geselecteerd. Ach zo. Die Leute, die von der Rampe kamen, kamen aan ons voorbij om zur Gaskamer zu gehen und waren also schon selektiert worden. Die kamen da vorbei, um zur Gaskammer zu gehen. Und welche Leute kamen denn von dem Lager zur Sauna, um dort selektiert zu werden? Könnt ihr welche Menschen kamen dann aus dem Kamp, um da zu werden geselektiert? Das waren gewoon dus Arbeitskommandos, die da dus ein gegeben Augenblick ein Bad kriegen und da dus geselektiert werden. Das waren also einfache Arbeitskommandos und die gingen zur Sauna hin, um zu baden und wurden dann selektiert. Und haben Sie eine solche Selektion einmal mit eigenen Augen gesehen? Heeft u zo'n selectie uit eigen ogen gezien? Ja, die heb ik gezien. Ja, das habe ich gesehen. Das haben Sie gesehen. Und waren Sie selbst einmal einer solchen Selektion unterworfen? Bent u dus onderworpen geweest aan een selectie zelf? Alleen dus bij aankomst in Birkenau-Auschwitz. Nur bij de aankomst in Birkenau. Wer hat Sie denn damals selektiert bei der Ankunft in Birkenau? Wie heeft u toen bij de aankomst geselecteerd? Dat kan ik u niet zeggen. Hij heeft zich niet voorgesteld aan mij. Das kann ich nicht sagen. Der Herr hat sich nicht vorgestellt bei mir. Ja, das konnte ich mir auch fast denken. Nun weiter. Sie sagten, bei dieser Selektion an der Sauna, da hätte Dr. Lukas selektiert. Haben Sie ihn gesehen? Heeft u Dr. Lukas gesehen, toen hij bij de Sauna geselecteerd heeft? Ja, das habe ich. Sie haben ihn gesehen. Und wieso haben Sie seinen Namen erfahren? Hoe heeft u zijn naam geweten? Dat heeft de meneer dus net al gevraagd. Het was dus bij ons bekend dat dokter Lucas daar verschillende malen kwam om te selecteren. Mm-hmm. Het was onder de mensen zelf, de gevangenen zelf wisten dat dus. Dat hebben ze schon gevraagd, Herr Vorsitzende. Die Häftlinge wussten also, dass dokter Lucas dort die Selektion ausführte. Aha. Und wie haben Sie denn Dr. Lucas einmal oder mehrere Male bei derartigen Selektion gesehen? Heeft u Dr. Lucas één of meerdere keren bij zulke selectie? Mehrere Male. Mehrere Male. Und wann war denn das, wie Sie den Dr. Lucas mehrere Male gesehen haben? Wanneer was er toen u Dr. Lucas herhaalde heeft gezien? Dat zou ik niet precies weten. Ik ben daar dus geweest van april tot de grote dodenmars. De evacuatie dus. Das kann ich also nicht genau wissen. Ich war da vom April bis zum großen Todesmarsch, bis zur Evakuation. Ja, und wann war der Dr. Lucas da zur Selektion? Wann war Dr. Lucas da zur Selektion? Das soll ich dus nicht auf den Tag können sagen, aber er ist da dus verschiedene Keren gewesen. Ja, auf dem Tage genau kann ich es nicht sagen, aber er war da verschiedene Male. Ja, war das im Sommer oder im Herbst oder im Winter oder im Frühjahr? Na, das soll ich absolut nicht dürfen sagen, wann das war. Das traue ich mir gar nicht zu sagen. Ich kann es war für uns altijd Winter in Polen. Für uns war es in Polen immer Winter. Und wie sah denn der Dr. Lucas aus, den Sie damals gesehen haben? Hoe zag Dr. Lucas eruit? Tamelijk groot en breed. Ziemlich groß und breit. Dick Gesicht. Ein dickes Gesicht. Ein beetje, ja, strakke kin. Ja, en ziemlich gespannen. En donkere ogen met heel donker haar. Er hatte sehr dunkle Augen und dunkles Haar. Nein, die Augen. Ah, an den Augenbrauen. Dunkle Augenbrauen. Und dunkle Augen. Und was hat er für ein Haar gehabt? Was hat er für ein Kopfhaar? Ich glaube nicht, dass ich Haar gesehen habe. Er hat ein Pet getragen. Ja, der trug eine Mütze und habe also seine Haare nicht sehen können. Hat er auch eine Brille getragen? Trug er eine Brille? Nee, glaube ich nicht. Zumindest, das steht mir dus nicht bei. Nee. Das steht nicht in meiner Erinnerung. Ich glaube nicht. Und was hat denn der Dr. Lucas dort gemacht, wie Sie ihn gesehen haben? Was hat Dr. Lucas tun u ihn sah? De mensen moesten dus voor de sauna, moesten zij zich dus uitkleden. vor der Sauna mussten die Leute sich also ausziehen. En Dr. Lucas die heeft dus alleen rondgelopen en heeft dus de mensen bekeken en heeft dus alleen met zijn hand zo en zo gemaakt. En die goed waren gingen aan de ene kant staan en die niet dus goed waren gingen aan de andere kant staan. Dr. Lucas lief also rum und guckte sich die Leute an und machte nur ein Zeichen mit der Hand, also in einer Seite oder zur anderen, wo sie hingehen sollten. Ja, und was hatte dieses Zeichen für eine Folge? Was geschah dann? Wat had dit teken voor gevolg? Wat gebeurde er daarna? Dat is een vreemde vraag. De mensen die dus goed waren, die gingen dus de sauna in. En de mensen die niet goed waren, moesten zich dus aankleden en gingen rechtsaf de weg af. Dat is also een vreemde vraag. Die Leute, die goed waren, gingen also zur sauna. En die anderen moesten zich wieder anziehen en gingen also rechts auf den Wege. Wurden die nicht irgendwie in einer Liste abgehakt oder irgendwo aufgeschrieben oder das? Werden sie nicht auf eine Liste angekreuzt oder misschien ergens abgeschrieben? Nou, das zou ik absoluut niet weten. Da stonden wij dus te ver vooraf. Het commando was dus afgescheiden van de sauna en daar stonden we te ver vooraf om dat te kunnen zien. Das könnte ich wirklich nicht sagen. Unser Kommando stand zu weit von der Sauna und das war zu weit weg, um es genau zu sehen. Aber den Dr. Lucas haben Sie genau gesehen? Nicht altijd, maar wij wisten het. Nicht immer, aber wir wussten, dass er da war. Und die Leute, die dann ausgesucht waren, mussten sofort in die Gaskammern gehen? Die Menschen, die dus werden geselektiert, mussten die dann direkt nach der Gaskammer? Nee, sie liepen dus einen Weg ab. Sie mussten also einen Weg runterlaufen. Ja, kamen sie wieder in das Lager zurück oder kamen sie woanders hin? Gingen ze weer naar het kamp of gingen ze ergens naar? Daar was dus geen kamp meer. Doch gab es kein Lager meer. Ja, irgendwo müssen sie ja hingegangen sein. Entweder ins Krematorium oder ins Lager. Oder sind sie vielleicht abtransportiert worden, dass sie in ein anderes Lager gekommen sind? Ergens moesten ze wel naartoe gaan. Gingen ze naar de crematorium of gingen ze naar een kamp of werden ze ergens getransporteerd? Ze gingen dus de weg op naar het crematorium. Liefen also auf dem Weg zum Krematorium. Und wissen Sie auch, dass die Leute dann vergast worden sind oder sind die in ein anderes Lager gekommen? Wisst du, dass diese Menschen vergast werden of gingen ze naar een ander kamp toe? Nee, ze werden vergast, want een half uur later lagen de lijken dus buiten. Dan werden ze op wagens geladen en dan gingen ze de hoek om naar het crematorium toe. Ze worden also vergast, weil eine halbe Stunde später lagen die Leichen vor der Tür und wurden also auf Karren geladen und zu dem Krematorium gebracht. Wo wurden sie denn vergast? Waar werden ze vergast? Dat weet ik niet, daar ben ik nooit bij geweest. Das weiß ich nicht, ich war nie dabei. Und wo lagen sie denn dann vor der Tür? Waar lagen ze dan voor de deur? Dat waren dus volgens ons begrippen waren dit dus de crematoriums. Nach unserem Begriff waren das die Krematorien. Wo sie vor der Tür lagen? Ja. Wij wisten dus geen verschil tussen gaskamer en crematorium. Wir kannten keinen Unterschied zwischen Krematorien und Gaskammer. Ja, aber Sie sagten doch, und dann wurden Sie in die Krematorien befördert. Also müssen Sie doch nicht im Krematorium vergast worden sein. Sie sagten, danach werden Sie getransportiert, auf die Karre werden Sie nach dem Krematorium gebracht. Ja, aber für uns war es dus ein großes Gebäudekomplex, wo Sie dus naartoe abgeführt werden. Ja, aber für uns war das ein großes Gebäudekomplex, wo die hingebracht wurden. Haben Sie die Leichen selbst liegen sehen vor den Krematorien? Heeft u de lijken zelf gezien toen ze lagen? Ja. Und von wo aus haben Sie das gesehen? Von Ihrer Baracke, wo Sie arbeiteten? Van de barak waar wij werkten, ja. Van de barak. Daar was dus prikkeldraad tussen en ons werk bestond dus hier in de barakken. En hier aan deze kant dus van onze barakken waar wij werkten was dus het crematorium. Also gab es Stacheldraht zwischen unserer Baracke und den Krematorien und ich war in der Baracke, wo wir arbeiteten. Ja. Und welche Entfernung war es etwa zwischen Ihrer Baracke und dem Krematorium? Könnt ihr ungefähr der Abstand zwischen der Baracke und dem Krematorium sehen? Nou, dat is niet te schatten. Ik heb geen idee hoe ver dat was. Nee, nee, durf ik zo niet te zeggen. Das ist nicht zu schätzen. Ich traue mir nicht zu sagen. Ich kann es nicht sagen. Ich weiß nicht. Nun war es so weit, wie hier der Saal lang ist, oder war es länger? Nein, kürzer. Kürzer? Ja. Die Entfernung zwischen Ihrer Baracke und dem Krematorium? Die, das lag dus, ja, das muss ich wel even umsetzen. Das lag dus, die Baracke liep hier, da war dus das Prikkeldraht tussen. Und dann hat je de weg dazwischen, die naar het Krematorium liep. Und die Baracke lagen dus, die Krematoriums lagen dus, ja, de Abstand von hier, die Saal, ungefähr von uns vandaan, so, hè, nicht te ver. Ja, erst kam also die Baracke, wo sie arbeitete, und dann kam der Stacheldraht, und gleich. Nachher kam der Weg, der zu den Krematorien führte. Ja, und die Krematorien selbst? Sie sagt noch, es war ungefähr der Abstand hier vom Saal, die Länge vom Saal. Bedeutet diese Länge? Nee, das war so, aber nicht der hele Saal. Dus, hè? Aber nicht der ganze Saal lang. Also die Hälfte oder so, it's, so ungefähr it's, die Hälfte dieses Saales. Kann ich das gerne, ja. Ja, ich habe keine Frage mehr, bitte. Frau Korber, Blick, sind denn außer diesem Dr. Lukas noch andere SS-Leute bei dieser Selektion anwesend gewesen? Ja, aber ich kann sie dus nicht alle mal von Namen. Ich kann wel ein paar Namen, aber dus nicht alle Namen. Ja, ich kenne wohl einige Namen, aber nicht alle Namen. Welche Namen sind Ihnen noch in Erinnerung? Bukarti. Bukarti en Woens. Wie hieß das erste? Dat waren die bij ons in Kam. Ja, wie hieß der erste Name? Ich habe nicht verstanden. Bukarti. Bukarti, B-U-G-A. Ik weet niet hoe je dat schrijft. Bukarti, en wie hieß der andere? En hoe heet Woens. Woens. Ja. Kunst? Woens. Woens. Ja. Wie viel insgesamt, wie viele SS-Leute insgesamt waren bei einer solchen Selektion dabei? Ungefähr. Wie viele SS-Menschen waren anwesend bei solchen Selektionen? Bei dieser Sorte, die für die Sauna sind gedaan, zwei oder drei, soms. Zwei oder drei vielleicht. Und zwei oder drei. Ja. Und wie viele Leute wurden da im Durchschnitt ausselektiert und dann auf diesen Weg geschickt, den Sie beschrieben haben. Wie viele Menschen werden so selektiert und ob die weggestuurd, die u beschreven heeft? Dat was dus verschillend. De ene keer waren er dus een arbeidscommando van 100 mensen. De andere keer was er een arbeidscommando van 500 mensen. Ja, das war also verschieden. Mal gab es ein Arbeitskommando von 100 Leute, mal von 500 Leute. Und wie viel wurden bei dem Arbeitskommando von 100 Leuten ausselektiert und bei dem anderen von 500 Leuten? Wie viele Menschen werden auf das Arbeitskommando von 100 Menschen geselektiert? Das war dus precies so, wie es vorkam. Als diese Menschen dus te mager waren oder zweren hatten oder so, dann werden sie da dus uitgehaald und werden meteen an der Kant gesetzt. Und es kon dus wel eens gebeuren, dass ein heel Kommando gleichzeitig wegging, die dus helemaal meteen vergast werden. Aber es gebeurde auch dus, dass 20, 30 uitgehaald werden. Hè? Ja, es ist also verschieden. Es konnte passieren, dass ein ganzes Kommando vergast worden, so, also ausselektiert worden, wenn Leute zu mager oder verletzt waren. Oder, aber manchmal könnten auch 20, 30 übrig bleiben. Ja. Und sind diese Ausselektierten dann von jemandem begleitet worden, von SS-Leuten begleitet worden? Ging jemand mit diesen Menschen mit? Ja, ja. SS-Menschen? Ja, ja. Ja. Und wie viel SS-Begleitung war das? Wie viele Leute waren dabei, SS-Leute? Wie viele SS-Männer? Das ist auch nicht zu sagen, wie viele. Sie waren sonst bei mit Hunden und Stocken bei ihnen. Sie waren sonst mit Zetinen. Sie waren sonst mit Zetvieren. Ja, das ist auch schwierig zu sagen. Ja. Manchmal waren sie zu zehn mit Hunden und mit Stöcken, aber manchmal waren sie auch nur zu viert. Ja. Dann noch eine Frage zu Ihrer Ankunft. Sind Sie schon auf der neuen Rampe angekommen, auf dieser großen neuen Rampe, die Ihnen vorhin gezeigt worden ist, und sind dort ausgeladen worden? Ich frage, wo du ankommst. Bist du jetzt angekommen auf der neuen Rampe? Nein, ich bin dus in het Kamp Birkenau angekommen. Nein, ich bin im Lager Birkenau angekommen. Ja, ich meine, im Lager Birkenau Und zwar auf dieser neuen Rampe. Ja, diese Leiterbank. Ja, auf der. Ist der Zug dort auf die Gleise gefahren? Gefahren, ja. Im Januar 1944. Ja, ja, der Zug ist unter das Tor doch gefahren. Sie glauben es? Ja, ich weiß das nicht sicher mehr. Ich weiß es nicht sicher. Sind Sie dann erst in eine Quarantäne gekommen? Ja. Wo war diese Quarantäne? Barack 9, in das A-Lager. Im A-Lager? Ja. Barack 9. Ich hätte noch eine Frage. Wann haben Sie sich zu dieser Aussage heute gemeldet? Wenn ich bereit verklagt, hier eine Verklärung aufzulegen. Das war dus bei der Pressekonferenz von Herrn de la Penna in Amsterdam. Ja, während der Pressekonferenz von Herrn de la Penna in Amsterdam. Haben Sie früher schon einmal irgendwo eine Aussage gemacht über Ihre Erlebnisse in Auschwitz? Habt ihr früher etwas ein Geteugnis abgelegt über was ihr in Auschwitz erlebt habt? Ich habe kein Geteugnis abgelegt, aber ich habe dus wel meine hele Beschreibung abgegeben an die Nederlandse Oorlogsdokumentatie. Ich habe also kein Zeugnis abgelegt, aber ich habe so meine Erlebnisse niedergeschrieben für die niederländische Dokumentationsstelle über den Krieg. Ja, und haben Sie in dieser Niederschrift auch schon den Dr. Lukas erwähnt? Habt ihr in der Schrift auch über Dr. Lukas das gesprochen? Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Das wissen Sie nicht. Das ist 20 Jahre geleden. Das ist schon 20 Jahre her. Haben Sie eine Abschrift dieser Dokumentation da? Heeft u misschien een kopie van? Nee, die heb ik niet. Ik heb hem wel gekregen, maar ik ben hem kwijt op een of andere manier. Ja, ich habe zwar eine Abschrift bekommen, aber ich habe sie verloren. Haben Sie verloren. Herr Staatsanwalt, haben Sie noch eine Frage? Ja, bitte schön, hier. Ja, Frau Zeugin, welche Häftlingsnummer hatten Sie eigentlich? Welke Nummer hat u? 74.906. 74.906. 306? 906. Danke. 906, ja. Noch eine Frage? Danke. Herr Richtmal Ormond. Herr Richtmal Rabe. Frau Zeugin, habe ich Sie richtig verstanden, dass zwei Gruppen von Häftlingen bei der Sauna selektiert wurden? Einmal Gruppen von Menschen, die unmittelbar von der Rampe nach dem Transport ankamen, und zum anderen Menschen, die als Arbeitskommando aus dem Lager zunächst dorthin geführt wurden. Habt ihr die Frage begriffen, Absage? Nein, wir setzen ihn noch mal eben um. Ja, habe ich gut begriffen, dass er zwei verschiedene Gruppen Menschen kamen, nämlich ein von dem Arbeitskampf, von dem Werkkampf, und eine andere Gruppe, die dadelijk von der Rampe bei der Ankunft kam. Ja, aber die werden dus nicht mehr bei uns geselektiert, die sind meteen bei uns vorbeigegangen. Ja, aber die wurden nicht mehr bei uns selektiert, die kamen vorbei, die waren schon selektiert worden. Wer? Ich sprach doch eben von zwei Gruppen. Wer wurde nicht mehr selektiert an der Sauna? Die Zeugin hat das schon beantwortet, sie hat gesagt, diejenigen, die von der Rampe kamen, wurden nur vorbeigeführt und diejenigen, die aus dem Lager kamen, die wurden dort gebadet und bei diesem Bad selektiert. Ja, da hatte ich nämlich das Gefühl, dass ich vorhin da ein Missverständnis eingeschlichen hatte. Dass ich hatte ja extra nochmal zurückgefragt, ja. Deshalb. Dann eine weitere Frage. Frau Zeugin, haben Sie gehört, dass in den Krematorien in der Regel, und zwar in den neuen Krematorien in Birkenau, die Leichen unmittelbar, nachdem sie aus dem Vergasungsraum kamen, automatisch mit Wagen zu den Verbrennungsöfen gebracht wurden und nicht ins Freie gelegt wurden? Frau Hilft, habt ihr gehört, dass in den neuen Krematorien die Leiche, die dus aus der Gaskammer kamen, direkt auf Wagen werden gesetzt und so nach dem Krematorium werden gebracht und dus nicht buiten lagen? Nou, das weiß ich dus helemaal nicht. Ich bedoel, ich spreche dus, was ich dus selbst gesehen habe und nicht, was ich dus gehört habe. Ja, das weiß ich nicht. Ich spreche nicht von dem, was ich gehört habe, sondern was ich selber gesehen habe. Dann eine weitere Frage. Haben Sie damals gesehen oder gehört, dass die Leichen, die Sie im Freien haben liegen sehen, dass die später in offenen Gräben verbrannt wurden, in der Nähe von Birkenau? Habt ihr gesehen oder gehört, dass die Leiche, die dus buiten sah liegen, in open Graven werden verbrannt? In de buurt van Birkenau. Ja, er waren dus open kuilen voorbij het crematorium. Toen was het dus met de Hongaarse transporten, toen was het wel zo ontzaglijk veel mensen die daar kwamen. En die werden dus in de open kuilen verbrand. Maar dat hebben wij dus niet zelf gezien. Ja, es war damals mit den ungarischen Transporten und da gab es so entsetzlich viele Leute, wurden sie in die offenen Gräber gebracht und verbrannt. Ja, aber ich habe es nicht gesehen. Aber ich habe es nicht gesehen. Aha, danke. Ich kann verzichten. Frau Zeugin, haben Sie diesen Herrn de la Pena, der die Pressekonferenz abgehalten hat in Amsterdam, schon in Auschwitz bzw. in Birkenau gekannt? Heeft meneer de la Pena die op deze persconferentie heeft gezien ook in Auschwitz leren kennen? Nee. Nein. Und wie sind Sie zu dieser Pressekonferenz eingeladen worden oder wie haben Sie von dieser Pressekonferenz erfahren? Hoe bent u te weten gekomen dat deze persconferentie werd gehouden? Werd u uitgenodigd? Nee, ich bin selbst Medewerkster bei dem Niederlands Auschwitz-Komitee. Nein, ich bin selber Mitarbeiterin beim Niederländischen Auschwitz-Komitee. Und diese hat dus diese Pressekonferenz belegt, das Niederlands Auschwitz-Komitee. Dieses Niederländische Auschwitz-Komitee hat diese Pressekonferenz organisiert. Haben Sie im Rahmen Ihrer Tätigkeit beim Niederländischen Auschwitz-Komitee den Zeugen de la Pena nach dem Kriege kennengelernt? Heeft u dus in het kader van uw medewerkerschap bij het Auschwitz-comité deze getuige de la Pena na de oorlog leren kennen? Nee. Nein. Sie haben hem zum ersten Mal bei dieser Pressekonferenz gesehen. U heeft hem dus voor het eerst op deze persconferentie. Ja. Dankeschön. Reisberg, ja. Frau Zeugin, als Sie in Auschwitz ankamen, sind Sie da in die Sauna, die Sie uns auf der Karte gezeigt haben, zu Fuß verbracht worden oder mit einem LKW? Toen u in Auschwitz aankwam, bent u naar de sauna te voet geweest of met een vrachtauto? Nee, ik ben dus niet in deze sauna geweest. Ik ben dus in de sauna geweest in het kamp Birkenau. Ik was also niet in deze sauna, sondern in de sauna im Lager Birkenau. Nee, er waren meer sauna's. Ja, es gab mehrere sauna's. Kann die Zeugin mal die Sauna zeigen, in der sie... Könnt ihr mich hier tonen, was ist? Vermutlich dieses oder dieses. Das kann nee, de ingang dus van het kamp, toen zijn we dus hier het A-lager. Nee, de ingang van het A-lager was dus hier. Even denken. Hier ingelopen. Dus hier ingelopen. Nee, dan moet het deze zijn geweest. Deze. Dat weet ik niet precies. Maar het is dus hier omheen en dan daarin. Ja, also die zeigen ze. Het is die andere barakke, die oben linkere. We zijn hier doorgelopen. We zijn hier doorgelopen. Toen hier het kamp ingegaan. Dort in den Lager rein. En hier ungefähr muss dann die Sauna sein gewesen, dieses Gedeelte hier. Und dies muss ungefähr die Sauna gewesen sein. Ja. Sind Sie da von einem SS-Mann begleitet worden? Einfach die Begleitung des SS-Mann? Ja, durch verschiedene. Durch verschiedene sogar. Wissen Sie, Sie können ruhig, können wir Platz nehmen, Frau Zeugin. Wissen Sie, ob die Sauna, die Sie uns vorhin angezeigt haben, also oberhalb des Kanada-Kommandos, beziehungsweise diese Gebäude, diese Kanada-Gebäude, ob diese Sauna damals schon stand, als Sie nach Auschwitz kamen, beziehungsweise nach Birkenau? Ich spreche der Frage, die kann die Zeugin nicht beantworten. Warum Sie, denn nicht? Wenn sie gar nicht, sie ist ja erst dorthin gekommen, nachdem die, und hat dann die Sauna gesehen. Sie hat, konnte ja die Sauna nicht sehen, als sie ins A-Lager reinmarschiert. Ja, dann frage ich so, haben Sie einige Tage nach Ihrer Ankunft in Birkenau Feststellung darüber treffen können, ob die Sauna, die Sie uns eben vorhin angezeigt haben, auch schon vorhanden war? Heeft u dus een paar dagen na uw aankomst in Birkenau kunnen vaststellen dat die sauna die u eerst heeft getoond er al stond? Also die sauna, om mijn vraag nog te ergänzen, van der die Zeugin Finn diese Selektionsvorgänge berichtet hat. Nee, dat was helemaal apart. Dat Canada-commando lag dus buiten het werkkamp Birkenau. Het lag dus helemaal apart. Want ik vertelde u al, toen ik dus 12 jaar geleden daar geweest ben, dat hele kamp er niet meer is. Also das Arbeitskommando Kanada lag also ganz getrennt vom Arbeitslager Birkenau. Und vor 12 Jahren, als ich da war, stand das ganze Lager nicht mehr da. Die Zeugin hat meine Frage, glaube ich, nicht ganz verstanden. Die Zeugin, ich will Sie nochmal so fragen. Als Sie nach Auschwitz kamen, hat sie kurz nach ihrer Ankunft Feststellungen darüber treffen können, ob die Sauna hinter dem Kanada-Kommando schon existierte? Ja, das ein paar Tage nach ihrer Ankunft in Auschwitz. Ich würde dann können feststellen, dass diese Sauna das achter das Arbeitskommando Kanada bestand. Nee, das haben wir doch nicht können sehen. Wir wissen doch nicht, wo die Lager lagen. Nein, das konnten wir doch nicht sehen. Wir wussten gar nicht, wo die Lager lagen. Die Zeugin hat uns doch vorhin von Vorgängen, von Selektionsvorgängen berichtet, bei dieser Sauna. Ab April 1944. Gut, dann ist meine Frage damit beantwortet, Herr Vorsitzender. Bitte schön. Sonst noch jemand? Keine Frage mehr. Dann bitte ich die Angeklagten einmal vorzutreten. Wer damals keine Brille trug, möchte die Brille absetzen. So, und nun, Frau Zeugin, bitte versuchen Sie mal, den Dr. Lukas wieder zu erkennen, den Sie damals gesehen haben. Ich noch irgendwo einmal gesehen? Ich habe ihn durch Weg auf 5, 6 geleden gesehen, toen hij naar Auschwitz ist geweest. Ich habe ihn also vor 5, 6 Wochen gesehen. Auf Fernsehen. Am Fernsehen, holländischem Fernsehen, als er damals nach Auschwitz gegangen ist. Haben Sie ihn damals auch wieder erkannt oder ja. Haben Sie damals Ihr Gedächtnis erst wieder aufgefrischt? Ich habe ihn auch erkannt, ob ich erst Ihre Erinnerung aufgefrischt. Nein, ich habe inderdaad erst meine Erinnerung aufgefrischt. Nicht vor den Namen, aber vor das Gesicht. Dus. Ich habe also mein Gedächtnis auffrischen müssen, nicht für den Namen, sondern für das Gesicht. Ja. Hätten Sie ihn, ohne dass Sie den Namen gehört hätten, nicht wiedererkannt? Hat u hem niet erkend, indien u niet zijn naam had gehoord? Jawel, het gezicht is dus ouder geworden, maar dat is mijn eigen gezicht ook. En het is dus, je ziet dus dat het ouder is, maar ik herkende dus een heel bekend gezicht daarin. Jawohl, ich jetzt erkenne. Ich habe gesehen, dass es älter geworden ist, aber mein Gesicht auch. Aber das Gesicht kam mir sehr bekannt vor, die ganze Gesichtszüge. Wenn keine Fragen mehr sind, bitteschön. Was war die nächste Entfernung, aus der Sie Dr. Lukas in Auschwitz gesehen haben? Uwer stond u van hem af het dichtst bij, toen u hem heeft gezien? Ja, dat is heel moeilijk. Ik kan geen afstand precies bepalen. Het was dus, ons werkkamp lag dus hier en ik werkte dus hier en wij hadden dus dag- en nachtploegen. En als ik dus dagploeg had en nachtdienst had, dan heb ik dus overdag vrij gehad. En dan stond ik bij de draad of ik stond ergens anders en van die afstand kon ik hem dus bekijken. Ja, das kann ich kann keine genaue Entfernung sagen, aber wir hatten zum Beispiel Tag- und Nachtschichten und als ich in der Nachtschicht arbeitete, konnte ich tagsüber ziemlich nah rangehen, zum Beispiel zum Stacheldraht stehen. Wenn keine Fragen mehr sind. Herr Präsident, Frau Zeugin, Sie sagten vorhin, Sie sind Mitarbeiterin beim holländischen Auschwitz-Komitee. Ist das so zu verstehen, dass Sie dort arbeiten oder sind Sie nur Mitglied oder arbeiten Sie dort stundenweise oder tageweise? Ich sage, dass Sie Medewerker beim Auschwitz-Komitee betekent, dass Sie da die Hilfe.